Das sind unsere Themen. Viele Wohnungseinbrüche in Nienburg, Adventszauber voller Erfolg und Rabe siegt beim Xmas-Bash. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Carolina Pfau. Eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Landschaftspflege, Natur und Umwelt findet morgen statt. Sie beginnt um 15 Uhr im großen Sitzungszimmer des Kreishauses A in Nienburg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Vertragsverletzungsverfahren zur Belastung des Grundwassers mit erhöhten Nitratwerten im Landkreis Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Zum ersten Mal fand in diesem Jahr der Adventszauber-Weihnachtsmarkt auf dem Nienburger Kirchplatz statt. An allen vier Adventswochenenden wurde neben vielen verschiedenen Verkaufs- und Infoständen ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Bei den Bürgern kam der Adventszauber gut an. Der Adventszauber gefällt mir sehr gut, sehr weihnachtlich, schöner Sternenhimmel und gerade heute sehr, sehr viele Menschen hier. Also ich finde den Adventszauber sehr gelungen. Man sieht ja schon hier alleine die Sterne hier in diesem Bereich. Das sieht unheimlich schön aus und die Leute nehmen das ja auch an. Also ich finde, das ist eine ganz gute Sache und hier ist auch wirklich die Chance, dass das mal mehr wert und es ist nicht das leere Rumgestehe an einem einzelnen Kinderkarussell. Also das hat schon wirklich Wert hier. Am vergangenen Wochenende führte die Polizei Nienburg zahlreiche mobile Kontrollen durch. Der Grund dafür war die Häufung der Einbrüche im Landkreis. In diesem Jahr wurden bereits 258 Einbrüche gemeldet. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag bei der B61 in Stolzenau. Die Kontrollaktionen und vor allem die sichtbare polizeiliche Präsenz haben Wirkung gezeigt. In den 3 Tagen kam es zu keinen Wohnungseinbrüchen in den betroffenen Bereichen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Beim diesjährigen Basketball-Streetball-Event Xmas Bash des TKW Nienburg konnte sich Andreas Rabe als Sieger bei den All-Stars hervortun. Er war somit nicht nur Organisator des Events, sondern auch bester Spieler. Rabe freut sich über eine tolle Veranstaltung mit fast 120 Teilnehmern. Nee, das ist schon krass, ne? Das ist, wenn man mal guckt, mit Salutani aus München, starker 1-gegen-1-Spieler und auch viele hier in der Vorrunde, im Viertelfinale und sonst wo, war schon echt schwer und man wird ja auch nicht jünger. Das war für mich nochmal eine Motivation, mich mit den Jüngeren zu messen. Bei den Ladies siegte Christina Holtmeier vor Franziska Sass. Im Finale der Rookies setzte sich Philipp Nolte gegen Paul Bonas durch. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.